die Generalstände. Das erste Mal fällt das Wort schon im Jahre der Thronbesteigung. Ein Jahr darauf fordert Duval de Bremenil im Parlament von Paris ihre Einberufung. Die Einberufung der Generalstände. Die Generalstände sind seit 1614 nicht mehr zusammengetreten. Ihre Einberufung zu fordern, wurde unter Louis XIV Hochverrat gleichgesetzt. Jetzt wagen sich das Parlament und auch die noch vorhandenen Provinzialstände mit dieser Forderung hervor. Die Stände, das sind die beiden Privilegierten, Nummer 1 der Klerus, Nummer 2 der Adel und dann Nummer 3, der namenlose dritte Stand, der Tierita. Mit einem Wort, der Tier. Die ohne Privilegien, der ganze Rest, rund 95 von 100 der Bevölkerung. Vertreten durch die Elite des Bürgertums. Mit deren Hilfe der Beamtenadel des Parlaments die Staatsfinanzen und Gesetzgebung des Königs ein für alle Mal seiner Kontrolle zu unterwerfen denkt. Die konstitutionelle Monarchie im Kopf. Sie stellen sich den königlichen Reformen entgegen. Sie dienen ihrer Absicht ganz und gar nicht. Der gewissenlose Calonne, wie man gelegentlich bemerkt, versucht, das sture Pariser Parlament zu übergehen. Calonne in einer Denkschrift an die Königin. In allen Bereichen der Verwaltung muss eine bessere Ordnung geschaffen, die Missbräuche müssen abgestellt und die Mängel des Staatsaufbaus behoben werden. Und ein Plan aber, der so bedeutende und heilsame Auswirkungen nach sich ziehen soll, würde seinen Zweck nur erfüllen, wenn er sich auf alle Bereiche der Monarchie erstreckt. Er wäre undurchführbar, falls er nicht mit festestem Willen und in feierlichster Form, etwa in Gestalt einer notablen Versammlung des Königreiches, in Angriff genommen würde. Das wäre die einzig mögliche Methode, dem Widerstand des Parlaments vorzubeugen. Die versammelten Notablen aus den Ständen der Privilegierten zu bestimmen, liegt in der Hand des Königs. Trotzdem ein heikler Schachzug. Auch die Notablen sind so lange wie die Generalstände nicht einberufen worden. Ein unbeabsichtigter oder unabsichtlicher erster Schritt. 22. Februar 87. Versammlung der handverlesenen Notablen in Versailles. Aber es funktioniert nicht. Die Notablen stellen sich auch stur und nörgeln an Steuern und Finanzen und bewilligen die notwendigen Gelder zum Regieren nicht und erklären sich zu guter Letzt im Mai als unzuständig. Begründung, weil weder den Notablen noch dem Parlament noch selbst dem König es zukommt, die gegebenen Grundsätze des Steuerrechts zu ändern, sondern einzig die Generalstände dazu das Recht besitzen. Lafayette fordert das Zusammentreten dieser nationalen Versammlung für 1792. Im Juli 87 erklärt das Parlament von Paris als seine Pflicht, die Nation versammelt zu sehen, bevor es irgendeiner weiteren Finanzmaßnahme der Regierung zustimmt. Der König verbannt das Parlament, holt es im Herbst zurück, worauf es unverzüglich die Generalstände für 89 verlangt. Der König stellt sie für 91 in Aussicht. Man spricht von Despotismus gegen die Nation. Mai 88. Das Parlament protestiert einsinnig gegen jeden Verstoß an den Prinzipien der französischen Monarchie, regiert vom König, entsprechend den Gesetzen, derer höchstes das Recht der Nation bleibt, durch das Organ regelmäßig einberufener und versammelter Generalstände frei über die Finanzen der Regierung zu entscheiden. Im Gegenschlag der König umstellt das Parlament mit Truppen, verhaftet zwei der Räte, spricht ein Machtwort, schickt das Pariser Parlament nach Troyes in die Verbannung. Inzwischen läuft das Land in eine Rezession. 23. November. Der König ist geschlagen. Er ruft das Parlament nach Paris zurück und zu den Generalständen auf. De par le roi. Unsere Lieben und Getreuen, wir lassen euch unsere Erklärung vom heutigen Tag zugehen, die verfügt, dass die Versammlung der Generalstände im Laufe des Januar 1789 stattfinden wird. Also versäumt es nicht, denn das ist unser Wille. Signé fait faute, car tel est notre plaisir. Gezeichnet Louis. Am 25. September zieht das Parlament in Paris wieder ein. Im Januar 89 werden die Generalstände nicht wie versprochen schon versammelt, sondern erst einberufen. In dem Schreiben des Königs heißt es auch, Seine Majestät hat den Wunsch, bis an die äußersten Grenzen des Reichs und bis in die geringste Hütte einem jeden zu versichern, dass seine Wünsche und Beschwerden zu ihm gelangen werden. Das sind die Cahiers de Doléances, die Beschwerdehefte, die in der Versammlung dem Thron vorgelegt werden sollen. Die Aufforderung wird wie ein Signal zur Pressefreiheit verstanden. Zwar lässt das Parlament noch einige Schriften verbrennen, doch ihre Verbreitung stört das nicht. Broschüren, Flugschriften und Traktate. Über die Hälfte des Volks, der Nation, kann nicht lesen. Da wird viel vorgelesen. Robespierre. Aufruf an die Nation des Artois. Mirabeau. Aufruf an die Nation der Provence. Marat. Opfergabe an das Vaterland. Camille Desmoulins. Das freie Frankreich. Sieyès. Was ist der dritte Stand? Die Schrift ging als Katechismus um, das ist bekannt. Was ist der dritte Stand? Alles. Was stellt er bisher dar? Nichts. Was fordert er? Etwas zu sein. Der dritte Stand macht sich zum Wortführer der Nation, obwohl er auch nur der kleinere Teil ist, wenn man seine Vertreter betrachtet. Retif de la Bretonne fordert einen vierten Stand der Bauern und einen fünften Stand der Mütter. Sire, schreibt ein Pfarrer März 89 an den König, nachdem die armen Bauern aus dem Mund ihrer Priester vernommen haben, dass Eure Majestät ihre väterlichen Blicke auf ihnen ruhen lässt und ihre Leiden kennenzulernen wünscht, damit Abhilfe geschaffen werden kann, haben sich ihre Herzen mit Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung ist alles, woran das Volk sich in dem strengen Winter und bei zunehmendem Hunger und steigender Arbeitslosigkeit hält. Vermag jedoch Euer Majestät zu glauben, dass die Ersuchen der Bauern sogar beim dritten Stand auf eine kalte Schulter gestoßen sind und es ihnen vielleicht unmöglich sein wird, ihr Verlangen in das Beschwerdeheft des dritten Standes einzubringen. Eine der unangenehmsten Plagen des Bauernvolks hing mit den Kapitänerie zusammen. Jägermeistereien. Le plaisir du roi et des princes. Die Freuden des Königs und der Prinzen. Ausgedehnte Jagdreviere, kleinen Provinzen. Wahre Paradiese des Tierschutzes. Die Gebiete unterstanden der Sondergesetzgebung der Jägermeisterei und ihrer Wildhüter. Das Land ist bedingungslos den Verwüstungen des Wildes, der Wildschweinherden und anderer schädlicher Tiere ausgesetzt. Bericht vom 17. März 89 über die Ereignisse in den Kirchspielen Cergy und so weiter. In Cergy hat die Volkserhebung schon im vergangenen Jahr begonnen. Cergy fiel über die Kaninchen her und sie haben zusammen mit Leuten aus der Umgebung die Baue der Tiere zerstört. Seine durchlauchtigste Hoheit reagierte nicht darauf. Nun haben dieses Jahr dieselben Leute alarmiert durch die Unmenge von Wild und Hasen, mit denen ihr Land übervoll war, ausgehungert durch Nahrungsmangel und Brotteuerung, im Glauben, die Schuld daran einzig den Hasen zuschreiben zu dürfen, die in der Tat etwa ein Fünftel des Getreides vernichten, zu guter Letzt sich erhoben und den Wildhütern die Stirn geboten. Anfang April schreiben Bewohner eines kleinen Dorfes an den Minister des Königs. Monseigneur. Der generelle Wille der Nation ist die Zerstörung des Wildes, das dem Staatsbürger ein Drittel der Nahrung raubt. Und das ist auch das Vorhaben unseres guten Königs, der über das Gemeinwohl seines Volkes wacht, das ihn liebt und ihn zärtlich verehrt. Doch während dem ganzen Land schon am 24. Januar mit der Einladung zu den Generalständen auch die Regelung der Wahlprozedur mitgeteilt wird, bleibt die Entscheidung, wie in Paris verfahren werden soll, noch offen. In Paris stehen sich zwei Parteien gegenüber, die jede für sich den Anspruch erheben, für die Durchführung der Wahl verantwortlich zu sein. Der königliche Stadtvogt im Châtelet und der Gemeindevorsteher im Hotel de Ville, der Kommune von Paris, die auch fordert, innerhalb der Kommune nicht nach Ständen zu trennen. Erst am 28. März wird vom König eine Entscheidung seine gute Stadt Paris betreffend gefällt. Klerus und Adel wählen unter Aufsicht des Stadtvogts, der dritte Stand unter der des Gemeindevorstehers. Das königliche Reglement trifft auf starken Widerspruch. Auch beim Adel. Der Gemeindevorsteher legt sein Amt nieder. Die Kommune fügt sich angesichts des Zeitdrucks, aber unter Vorbehalt. Der Marquis de Guy d'Arcy, Sire, auch wir sind Bürger der Stadt. Sogar das Parlament. Es gibt hier keinen Adeligen, welches sein Rang auch sei, dem es nicht selbstverständlich wäre, sich Bürger von Paris nennen zu hören. Und es gibt keinen, der sich beleidigt fühlen könnte, neben einem Mann des dritten Standes seinen Sitz zu haben. In Paris beginnen die Wahlen erst am 20. April, während in Versailles sich schon die Ständevertreter des ganzen Landes einfinden.